Der Kalte Krieg wurde beendet. Ich bin kein Narr, ich halte ihn nicht für eine Parade. Um die sichere Kontrolle der Erfolge werden in Ost und West mit großer Aufmerksamkeit registriert. Entschuldigen Sie. Ja? Ich habe ein Problem. Meine Frau... Ja? Meine Frau geht fremd. Sie gibt's nicht zu. Ich muss wissen, woran ich bin. Können Sie meine Frau... Ich meine... Können Sie das rauskriegen, finde ich? Was, ich? Sie sind doch Detektiv. Wie kommen Sie denn darauf? Hat mir jemand erzählt. Ein Kollege. Ein Kollege? Ja, aus meinem Betrieb. So ein Blödsinn. Das gibt's in der DDR doch gar nicht, Detektiv. Das wird doch überhaupt nicht erlaubt. Aber ich habe... Entschuldigen Sie, ich muss weiter. Tut mir leid. Er war mir auf der Straße nachgelaufen. Ein Kollege, hatte er gesagt. Kein konkreter Name, kein glaubwürdiger Anlass. Ich hatte mir angewöhnt, vorsichtig zu sein. Was ich tat, war nicht verboten. Erlaubt war es auch nicht. Es war einfach undenkbar in der DDR. Doberschütz und der Krieg der Generäle von Tom Polka. Musik Jean Schimczak. Regie Thomas Lotzbach. Ja? Hallo. Barbara. Lässt du mich rein? Ja, komm. Barbara. Barbara. Lange nicht mehr gesehen. 10 Jahre. Siehst gut aus. Mein Kleid ist ganz zerrissen. Du blutest. Kein Problem. Zeig her. Als ich mich über Barbara beugte, um ihre Hand zu verbinden, roch ich wieder ihren Duft. Es war kein Parfum. Es war sie selbst. Ich erinnerte mich sofort an alles. Kann ich bei dir bleiben, so 1-2 Tage? Was ist passiert? Bist du auf der Flucht? Frag nicht. Klar kannst du bleiben. Als Barbara sich in der Küche die Zähne putzte, stand ihre Reisetasche im Nebenzimmer. Hastig hineingestopfte Kleidungsstücke, Schuhe. Ganz unten in der Tasche lag ein roter Koffer. Kunstleder, Zahlenschloss. Doberschutz, das kann nicht wahr sein. Du hast meine Tasche durchsucht. Ich habe kurz reingeschaut. Wieso merkst du das? Ich bin Kriminalistin. Im Gegensatz zu dir habe ich mein Studium beendet. Schau dir den Reißverschluss an. Er war 3 Zähne weit offen, jetzt sind es nur noch 2. Du stehst nachts vor meiner Tür. Zerrissenes Kleid, verletzt, du bist nervös. Du willst nicht sagen, was passiert ist. Verstehst du, dass ich mir Gedanken mache? Woher weißt du, wo ich wohne? Das erkläre ich dir morgen. Ich bin so kaputt. Du kannst hier schlafen. Ich leg mir eine Matratze in die Küche. Als Barbara im Bett lag, winkte sie mich noch einmal zu sich. Hast du eine Freundin, Doberschütz? Mhm. Wo ist sie? Verreist. Wohnt sie hier? Sie hat ihre eigene Wohnung. Bist du ihr treu? Ich denke schon, ja. Wenn ich nicht so müde wäre, würde ich das glatt überprüfen. Gib mir den Kuss. Na los. Das erinnert mich an irgendwas. Mich auch. Lass mich schlafen. Bitte. Vor 10 Jahren hatten wir zusammen Kriminalistik studiert. In Ost-Berlin, bevor sie mich wegen meiner Sauferei rauswarfen. Barbara Fischer war intelligent und schlagfertig. Politisch war sie auf Linie. Niemand hatte je ein kritisches Wort von ihr gehört. Du bist ein Säufer, aber vor allem war Barbara attraktiv. Du bist ein Säufer. Sehr attraktiv. Komm. Sie hatte etwas, das Männer rasend machte. Du wirst deine Gründe haben. Sie war kapriziös, feminin und wirkte trotzdem enorm selbstbewusst. Nächstes verrückt machst. Sie war auf reizvolle Weise undurchschaubar. Ich will vorwärts kommen. Wir hatten eine Nacht miteinander verbracht, vor 10 Jahren. Wir hatten viel getrunken und immer wieder Barbaras ungarische John Lennon-Platte aufgelegt. Komm her, mein schöner Säufer. Der Sex mit ihr war kalt. Gerade deshalb enorm erregend. Am nächsten Morgen gab es Kaffee. Und danach tat sie, als wäre zwischen uns nie etwas gewesen. Barbara! Frühstück ist fertig. Barbara? Sie war nicht da. Auf dem Kopfkissen lag ein Zettel. Komm mit Abend zurück, lass meine Tasche zu, sei ein Gentleman. Ihre Tasche stand neben dem Bett. Der Reißverschluss war geschlossen, bis zum letzten Zahn. Ich war mir sicher, sie nutzte diesmal einen anderen Trick. Ich kochte am Abend für sie. In einem teuren Delikatessengeschäft hatte ich Rinderfilet und Büchsen mit Champignons und Ananas gekauft. Bis weit nach Mitternacht saß ich vor meinen Köstlichkeiten. Barbara kam nicht. Auch nicht in den nächsten 2 Tagen. So lange schaffte ich es, ihre Tasche nicht anzurühren. Am dritten Abend räumte ich alles aus. Kleider, Unterwäsche, Pullover, ein Reisenecessaire. Keine persönlichen Dokumente. Nur dieser rote Koffer. Tschechoslowakisches Fabrikat. Die Zahlenschlösser massiv, von guter Qualität. Selbst bei den besten Schlössern verändert sich der Widerstand am Schließhaken, wenn die richtige Zahl eingestellt ist. Das hatten sie uns im Studium beigebracht. Man braucht eine Pinzette, derbes Garn und viel Geduld. Im Koffer lagen Dokumente. Die meisten Jahrzehnte alt. Dutzende vergilbter Blätter. Aus Akten entnommene Schriftstücke, Protokolle, Formulare, ausgefüllte Fragebögen, das Schriftbild uralter Schreibmaschinen, Stempel und Siegel. Schwarz-Weiß-Fotos waren angeheftet. Viele Handschriften, energisch, zittrig, akkurat, manchmal kaum lesbar. Keine Kopien, ausnahmslos Originale. Reichskriminalamt, Gestapo, politische Abteilung der Komintern, KGB, Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Was ich las, war ungeheuerlich. Unfassbar. Doberschütz, ich sehe, du hast ein Problem. Du guckst sowas von gehetzt. Hast dich mit einem Fall übernommen? Grüß dich, Petruschka. Mein Freund Peter Petruschka war Korrespondent einer westdeutschen Nachrichtenagentur. Einer der wenigen, die wussten, dass ich in Ostberlin als Privatdetektiv arbeitete. Was ist in deinem Rucksack, Doberschütz? Ein Koffer. Kannst du ihn aufbewahren? Okay. Was ist drin? Hör zu, ich werde doch keinen Koffer für dich verstecken, von dem ich nicht weiß, was da drin ist. Krieg ich doch Angst. Es ist nicht mein Koffer. Ich passe auf ihn auf. Für eine Frau. Du weißt selbst nicht, was da drin ist? Doch. Du erfährst alles, wenn ich ein paar Dinge geklärt habe. Versprochen. Ich schwöre. Meinetwegen. Ich könnte ihn in die ständige Vertretung mitnehmen. Gut, danke. Bist ein echter Freund. Hier. Denk an dein Versprechen. Abends saß ich allein in meiner Wohnung und wartete. Ich schlief schlecht, träumte furchtbar. Barbara kam nicht. Wir hatten uns 10 Jahre nicht gesehen. Was wusste ich von ihr? Ich versuchte mich zu erinnern. Barbara hatte eine Schwester, Katrin, genannt Kat. Die Ähnlichkeit der beiden Frauen war verblüffend gewesen. Ihre Schwester sei Manneke, hatte Barbara mir damals erzählt. Beim Modeinstitut der DDR. Als ich an der Pforte des Modeinstituts nach Kat Fischer fragte, schickten sie mich in ein Büro unterm Dach. Barbaras Schwester saß an einem Schreibtisch. Aber sie hätte immer noch auf jedem Laufsteg Eindruck gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo meine Schwester ist. Tut mir leid, wir haben keinen Kontakt. Wer sind Sie überhaupt? Ich merkte erstens, dass sie log. Und zweitens, dass sie Angst hatte. Ich bin ein alter Freund. Ich habe Barbara lange nicht mehr gesehen. Ich kenne ihre Adresse nicht. Wie gesagt, tut mir leid. Keine Ahnung. Vielleicht wurde sie beobachtet. Vielleicht gab es eine Wanze. Ich nahm einen Zettel vom Tisch und schrieb, dass ich mir um Barbara Sorgen mache. Und dass ich um 20 Uhr in einer Kneipe im Prenzlauer Berg auf sie warten würde. Sie sah mich an und sagte nichts. Das Metzereck war verräuchert und überfüllt. Natürlich gab es auch hier Leute, die mit weit geöffneten Ohren dasaßen. Als Kat erschien, zog sie viele Blicke auf sich. Ich schlug ihr vor, lieber draußen zu reden. Ja, gut. Wir gingen Richtung Kollwitzplatz, weiter bis zur Lüchener. Der Prenzlauer Berg war dunkel und unbelebt. Graue, zerstörte Fassaden mit Schusswunden vom letzten Krieg. Modergeruch, der aus den Kellerräumen stieg. Ich erzählte von Barbaras Auftritt in meiner Wohnung, von ihrem Verschwinden am nächsten Tag. Nur den Koffer erwähnte ich nicht. Wahrscheinlich ist sie sofort zu ihm, nachdem sie bei mir weggerannt ist. Barbara kommt in meine Wohnung und sagt, sie hat Schwierigkeiten. Hatte sie eine Reisetasche dabei? Ja. Und plötzlich klingelt es. Dann hämmert es an der Tür. Aufmachen, Polizei, aufmachen. Barbara ist aus dem Fenster geklettert. Erste Etage. Sie ist irgendwie runtergekommen. Und dann? Drei Männer. Offensichtlich Arbeitskollegen von ihr. Kriminalpolizei. Barbara ist nicht bei der Kriminalpolizei. Wissen Sie das nicht? Als wir uns näher kannten, hat sie Kriminalistik studiert. Barbara arbeitet im Ministerium für Staatssicherheit. Sie ist Offizier. Was wollten die Männer? Ob Barbara bei mir ist. Haben die Ihnen Ausweise gezeigt? Nein. Woher wissen Sie dann? Dass die Stasi waren, weil sie die richtigen Gesichter hatten. Barbara war Offizier der Staatssicherheit? Und es waren angeblich Stasi-Leute, vor denen sie floh. Hat Barbara Ihnen das erklärt? Warum sie auf der Flucht ist vor ihren eigenen Leuten? Vielleicht waren es nicht ihre eigenen Leute. Aber Sie haben gerade... Barbara hat von Krieg geredet. In Ihrem Ministerium. Krieg? Bei der Stasi? Barbaras Worte. Doberschütz! Petruschka? Hast du mich erschreckt? Es beruht auf Gegenseitigkeit. Mann, was du mir da untergeschoben hast. Meine Fresse! Psst, jetzt komm erst mal rein. Dieser Koffer, ich meine, du bist ja wahnsinnig. Wie willst du mir sagen, du hast ihn aufgemacht? Allerdings, Mensch. Und ich entschuldige mich nicht dafür. Du verlangst, dass ich mit diesem Scheißkoffer quer durch Ost-Berlin spaziere? Vor der ständigen Vertretung wimmelt es von Stasi. Ich hätte ein Bier für dich. Ja, her damit. Ach, nimm. Prost. Prost. Mann, Mann, Mann, Mann. Hast du dir alles angeschaut? Die halbe Nacht lang. Ich habe kein Auge zugemacht. Und was denkst du, was das ist? Harter Stoff. Das ist harter Stoff. Eine Art Sündenregister. Hm? Von allen Figuren, die bei euch wichtig sind. Meine Fresse, wer hätte das gedacht? Ich mache ein Sonderheft beim Spiegel. Was heißt eins? Das reicht für drei Fortsetzungen. Denk nicht mal dran, Petruschka. Ich bewahre den Koffer auf, das habe ich dir gesagt. Für eine Frau, hast du gesagt. Richtig. Hübsch? Sehr. Apropos, wohl sagen nicht Tanja hier, deine aparte Lebensgefährtin. Bei ihren Eltern, 2 Wochen. Und schon kümmerst du dich um das Gepäck fremder Damen. Das verlangt nach Erklärung, aber subito. Ich erzählte ihm alles über Barbara und ihren Koffer. Und über das, was mir Barbaras Schwester berichtet hatte. Krieg? Bei der Stasi? Das klingt spannend. Ist dir was aufgefallen an dem Zeug im Koffer? Wie meinst du das aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass eure gesamte Führungsriege Dreck am Stecken hat. Sindermann, Hager, Stoff, Krenz und Onkel Erich erst. Stimmt nicht ganz, Petruschka. Aha. Okay, bitte um Erklärung. Die Dokumente im Koffer betreffen sämtliche Mitglieder des Politbüros, die Führungsriege, wie du sagst. Ja. Allerdings mit einer Ausnahme. Die Sünden eines Mitglieds sind nicht dokumentiert. Sollte ausgerechnet dieser Mann ohne Fehl und Tadel sein? Ich ahne, wen du meinst. Aha. Und warum gibt es über diesen einen keine Dokumente? Weil der Koffer diesem einen gehört. Mhm. Das sind alles Originale, keine Kopien. Mhm. Vielleicht existiert nur dieser eine Beweis. Und damit hat er sie in der Hand. Alle. Er hatte, Petruschka, er hatte. Weil wir jetzt den Koffer haben. Oh, weia, weia, weia. Ich krieg noch ein warmes Bier. Hier, da, nimm. Danke. Ja, und was machen wir? Beziehungsweise, ich mache ja gar nichts. Was machst du? Ich brauche mehr Informationen. Geh doch zur Stasi, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, und frag sie einfach, was denn los ist bei denen. Haha. Etwas Ähnliches hatte ich vor. Rings um die Betonburg des Ministerium für Staatssicherheit in der Lichtenberger Normannenstraße gab es Kneipen, in denen die Mitarbeiter nach Feierabend tranken. Ich entschied mich für den Alt-Lichtenberger Dorfkrug, eine auf rustikal geschminkte Bierkneipe. Vielleicht würde ich Bekannte aus der Studentenzeit treffen. Sie holten viele Kriminalisten gleich nach dem Studium zur Staatssicherheit. Die Atmosphäre war grausig. Männer in Blousons und Freizeithemden, das Haar militärisch kurz, irgendwie ähnliche Gesichter. Als ich den Laden betrat, wurde es still. Sie witterten, dass ich nicht zu ihnen gehörte. Doberschütz? Dass es ausgerechnet mein ehemaliger Kommilitone Lutz Viehweg sein würde, der mich aus dieser Situation rettete, hatte ich weder erwartet noch erhofft. Frank Doberschütz? Viehweg saß allein. Er hatte bereits einiges getrunken. Komm, setz dich. Nimmst du einen Pilz? Ich spendiere. Ich nehme Kaffee, Viehweg. Altes Mädchen. Danke für die Einladung. Früher warst du kein Kostverächter, Doberschütz. Stimmt, früher habe ich übertrieben. Es gab in meinem Leben wenige Leute, die ich wirklich verabscheute. Lutz Viehweg gehörte dazu. Was treibt dich hierher, Doberschütz? Der Kaffee kann es nicht sein, der ist echt scheiße. Naja, wie soll ich sagen, Viehweg? Ich bin auf der Suche. Aha. Nach einer Perspektive. Du kennst meine Akte. Aha. Suff, rausgeschmissen aus dem Studium, weiter gesoffen. Seit ein paar Jahren bin ich trocken. Ich arbeite in der Staatsbibliothek, an der Garderobe. Soll das alles gewesen sein? Da kommst du ausgerechnet hierher? Ich will wissen, ob es noch was anderes gibt für mich. Resozialisierung. Resozialisierung. Ja. Das heißt, dass du dich erstmal nützlich machst, ne? Wieder Vertrauen erwirbst, zeigst, dass du doch ein Genosse bist. Ja. Darum geht's, Viehweg. Staatsbibliothek? Mhm. Gute Adresse. Halbseiten Akademiker, Künstler, Spule, jede Menge Ausreiseanträge. Weiß ich doch alles. Wenn du es ehrlich meinst, kann ich vielleicht was vermitteln? Während ich meinen Kaffee trank, schüttete er Bier in sich hinein. Irgendwann bestellte er Schnaps dazu. Prost, Oberschütze. Prost, Viehweg. Ja, erstes Gebot der sozialistischen Moral. Wer hart arbeitet, soll auch hart feiern. Verstehe. Nee, mein Lieber, nichts verstehst du, du Zivilist. Hast du Stress? Stress? Du bist sowas von ahnungslos. Noch ein Körnchen. Du auch, Doberschütz? Weißt du eigentlich, was aus unseren Leuten geworden ist? Damals? Seminargruppe 73.1? Ja, genau, die 73.1. Hast du noch Kontakt? Die Hälfte sind in den Bezirken, Volkspolizei, Kreisämter, der übliche Dünnschiss. Ein paar sind bei uns. Die härtesten, natürlich nur die härtesten. Ich bin Oberleutnant. Hauptmann steht vor der Tür. Kannst du einen drauf lassen? Ich gratuliere. Mensch, du bist ein Macher, Vieweg. Das hat mich schon damals beeindruckt. Ich fand dich auch gar nicht so verkehrt, Doberschütz. Du gehörst doch zu uns. Mensch, Doberschütz. Prost. Sag mal, was ist eigentlich aus Barbara Fischer geworden? Erinnerst du dich? Babsi. Die schöne Barbara. Mein Schwanz erinnert sich. Und wie, Alter. War ja kein Rankommen. Hatte die Titten. Die schöne Barbara ist bei uns. Feinste Adresse. Weißt schon, Aufklärung. Ganz nah am Generaloberst. Vielleicht stößt er sie. Ich hab nichts gesagt, ja? So, ich muss los. Zahlen! Wir kommen auf dich zu, Alter. Verlass dich drauf. Ich bin zwar jetzt besoffen, aber ich vergesse das nicht, dass du dich bessern willst, ja? Ich hatte einen Stasi-Mann nach allen Regeln der Kunst ausgehorcht. Konspirativ abgeschöpft. Wahnsinn. Als ich die Treppe zu meiner Wohnung hochstieg, war ich in Gedanken versunken. Leider. Vielleicht hätte ich cleverer reagiert. Sie waren dabei, meine Tür mit einem Dietrich zu verschließen. Einer von ihnen trug Barbaras Tasche. Was machen Sie da? Was machen Sie da? Herr Doberschütz. Ja? Kommen Sie bitte mit. Wohin denn? Wer sind Sie? Kriminalpolizei. Kommen Sie, kommen Sie. Er zeigte einen Kripo-Ausweis. Er war echt. Trotzdem falsch. Ihr Auto stand vor der Tür. Lieferwagen. Die Scheiben hinten verklebt. In einer düsteren Straße am Stadtrand endete die Reise. Ich tippte auf Grünau. Gartengrundstück. Hinter Hecken ein Siedlungshaus. Vermutlich konspiratives Objekt. Dass sie mich an einen derartigen Ort brachten, war ungewöhnlich. Nicht die übliche Methode. Wo ist der Koffer? Der Typ, der mir gegenüber saß, hatte kein angenehmes Gesicht. Was für ein Koffer? Das wissen Sie genau. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Wir haben Barbara Fischers Tasche in ihrer Wohnung gefunden. Wo ist der Koffer? Ich entschied mich fürs Quatschen. Viel und schnell reden. Sofort alles zugeben, was ich zugeben wollte. Barbara Fischer war bei mir. Ja, das ist richtig. Ich kenne Barbara von früher, vom Studium. Nach 10 Jahren steht sie plötzlich vor meiner Tür und am nächsten Morgen ist sie weg. Nur ihre Tasche ist noch da. Der Koffer. Was denn für ein Koffer? Ich weiß nichts von einem Koffer. Sie lügen. Wir haben Mittel und Wege. Es wird wehtun. Sie standen unter Druck. Sie versuchten es sofort mit dem Schlimmsten. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Barbara hat private Probleme, habe ich gedacht. Ich habe sie gefragt, was los ist, aber sie wollte nichts erzählen. In diesem Augenblick ging die Tür auf. Ein Mann kam herein. Groß. Breite Schultern. Kantiges Gesicht. Er trug eine Sonnenbrille, obwohl es nicht hell war im Zimmer. Wegtreten. Die Sonnenbrille sah mich lange an. Regungslos. Soweit ich das durch die dunklen Gläser erkennen konnte. Hören Sie auf zu quatschen, Doberschütz. Damit täuschen Sie uns nicht. Ich kannte den Mann irgendwoher. Ich wusste es nicht genau. Er sah beeindruckend aus. Beeindruckend. Und gefährlich. Ich denke, der Genosse meint es nicht so böse. Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Barbara Fischer steckt in Schwierigkeiten. Wir sorgen uns, wir wissen, wo Barbara ist, aber wir können nichts für sie tun, solange wir nicht den Koffer haben. Helfen Sie uns. Wenn es einen Koffer gab, vielleicht hat Barbara ihn mitgenommen. Ich versuchte, neutrales Misstrauen auszustrahlen. Ja, vielleicht hat Barbara den Koffer. Lassen Sie uns die Sache aus einem anderen Blickwinkel betrachten, Herr Doberschütz. Sind Sie mit den Zuständen in der DDR rundum zufrieden? Was soll das? Eine ehrliche Frage. Möglicherweise sehen wir die Dinge ja ähnlich. Wie Sie wissen, hat vor einiger Zeit in der Sowjetunion ein Wechsel an der Parteispitze stattgefunden. Das ist mehr als nur ein neuer Genosse, der hier ans Ruder getreten ist. Das ist eine echte Wende. Eine Revolution, wenn Sie so wollen. Ist Ihnen das nicht sympathisch? Barbara ist ganz nah beim Generaloberst, hatte viel weggesagt. Der Sozialismus ist nicht gut, nur weil er Sozialismus heißt. Er wird gut, wenn wir um ihn kämpfen. War ich tatsächlich zwischen die Fronten eines Krieges geraten? Ich interessierte mich nicht für die Kriege der Nomenklatura. Aber Barbara war mir nicht egal. Wissen Sie, was das ist, Herr Doberschütz? Er hielt mir einen kleinen, zerknitterten Zettel unter die Nase. Barbara hat uns eine Nachricht zukommen lassen. Leider nicht mehr als diesen Zettel. So sind wir auf Sie gekommen. Auf dem Zettel stand mein Name und meine Adresse. Es war die schöne, schwungvolle Handschrift, die ich gut kannte. Hatten Sie Barbara, Herr Doberschütz. Die Frau, die Sie möglicherweise lieben. Und wer rettet mich? Er nahm die Sonnenbrille ab. Braune, hypnotisch wirkende Augen. Wenn ich den Koffer habe, Herr Doberschütz, muss in diesem Land niemand mehr gerettet werden. Sie haben nicht viele Möglichkeiten. Sie müssen es riskieren, mir zu vertrauen. Genosse General, kommen Sie, schnell! Waffen weg, raus hier! Niemand hatte noch einen Blick für mich. Während an der Vorderseite des Hauses die Tür bearbeitet wurde, heulte hinterm Garten ein Motor auf, ein Auto raste davon. Im Zimmer gab es eine kleine Holztür. Ein begehbarer Schrank. In meinem Versteck war der Lärm im Haus nur gedämpft hörbar. Irgendwann rissen sie die Tür des Zimmers auf. Aber sie kamen nicht in den Schrank hinein. Nach einer halben Stunde wurde es still. Die gute Stasi und die böse Stasi? Ja, habe ich auch schon von gehört. Die einen wollen echten Sozialismus, die schnüffeln bloß, damit die Partei über die wahren Zustände im Land informiert wird. Die anderen sind Schurken. Die wollen Friedhofsruhe. Glaubst du an die Geschichte? Was glaubst du, wie lange deine Barbara dich da raushalten kann? Wenn sie wirklich in der Mangel haben, die böse Stasi oder wer auch immer. Nicht lange, vermutlich. Lass mich das Zeug veröffentlichen. Dann ist Ruhe. Nein. Mensch, das gibt ein Erdbeben, wie die gemauschelt haben. Biografie falsch, Kaderakte falsch. Der heilige antifaschistische Widerstand. Weia. Denk nicht drüber nach. Was wird mit dem Scheißkoffer? Kannst du ihn nach West-Berlin bringen? Und dann? Ich schreibe einen Brief. Ah ja. An wen? Sag ich dir, wenn ich Antwort habe. Oh Mann. Du pflegst Brieffreundschaften, während ich den heißesten Koffer der DDR über die Grenze trage. Ich sollte mir andere Freunde suchen. Mit denen würdest du dich langweilen. Stimmt auch wieder. Der Koffer kam nach West-Berlin im Gepäck eines Diplomaten. Ich schrieb einen Brief. An den Genossen Erich Mielke. Persönlich. Normannenstraße 21, 1037, Berlin. Sie würden den Brief mit sämtlichen Stasi-Mitteln untersuchen. Aber irgendwann würden sie ihn doch dem Chef vorlegen, da war ich sicher. Natürlich schrieb ich nicht mit der Hand. Ich klebte Zeitungsbuchstaben auf. Ich trug Handschuhe. Mich überfiel eine Art grimmiger Humor. Lieber Erich, das Köfferchen wartet. Dafür ist dessen letzte Besitzerin pfleglich zu behandeln. Als Zeichen deines Interesses steht Freitag 16 Uhr eine rothaarige Frau auf dem Alexanderplatz. Unter der Weltzeituhr. In der Hand eine Plastetüte mit DDR-Werbung. Weitere Anweisungen folgen. Doberschütz. Vieh weg. Was willst du? Hab doch gesagt, ich melde mich. Geh mir in deine Bude. Ich hab ein Rohr mitgebracht. Echter Nordhäuser. Was denn? Kaffee? Willst du mich alleine saufen? Ist auch scheißegal. Viehwecks Gesicht verriet den Alkoholiker. Die Wangen teigig und aufgequollen, die Haut schuppig und rot. Das Weiß des Augapfels war fast völlig verschwunden. Ich habe mir das überlegt, Staatsbibliothek. Du arbeitest erstmal freiberuflich bei uns mit. Wir brauchen Namen, wer was macht, wer mit wem zusammenhängt. Er kam nicht im Auftrag seiner Dienststelle. Es war kein offizielles Anwerben. Viel zu unprofessionell. Prost. Warum kam er dann? Prost. Weißt du, wo ich gerade war? Keine Ahnung, wie weg. Amtsgericht. Scheidungstermin. Meine Alte hat sich abgeseilt. Tut mir leid. Ach, kann ich mir auch nichts dafür kaufen. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. So einfach ist das. Prost, Oberschütz. Prost, Viehweg. Was meinst du damit? Sinkendes Schiff. Mensch, Oberschütz, ich krieg die Zahlen. Jeden Monat. Die Leute wollen weg. Alle bloß noch weg. Du, das ist Pack. Pack. Wieso gibt's so viel Pack in unserem Land? Wieso? Unser größter Feind sitzt im Kreml, sagt der Chef. Er meint... Ich sehe doch, was los ist. Der Chef kommt mit Knarre ins Büro. Er geht mit Knarre aufs Scheißhaus. Wir gucken uns nur an. So sieht er aus, der Untergang. So sieht er aus. Der beste Mann vom CIA direkt im Kreml. Gibt's hier niemand bei euch, der für Gorbatschow ist? Für die Reform? Ich meine, dein Chef geht auf die 80 zu. Der Chef, den verteidige ich mit meinem Leben, ja? Kapierst du das? Für den lassen mich abknallen. Wenn da ein Hund kommt, da geht's auf Leben und Tod. Ja, klar, wie weg. Du bist treu. Ich bin treu. Anders als gewisse Genossen. Der Chef sagt, was uns fehlt, ist eine Tschiska. Kapierst du das? Nu, Tavarisch! Nirstanio! Davai, davai! Ratatatatatatat! Säuberung! Sowas fehlt uns, sowas. Ich soll ausziehen. Aus meiner eigenen Wohnung soll ich ausziehen. Ich hab die nie geschlagen. Nie. Freitagnachmittag. Der Alexanderplatz war voller Menschen. Berliner mit ihren Einkaufstaschen, Touristen, die unangepasste Jugend, die gern am Platz abhing. Dazu Männer mit unauffälligen Windblusen und Autofahrertäschchen. Dutzende Männer. Sie liefen in Paaren über den Platz. Punkt 16 Uhr erschien eine Frau. Feuerrotes, langes Haar. Plastetüte mit der Aufschrift VEB Kombinat Robotron Mikroelektronik Made in GDR. Sie stellte sich direkt unter die Weltzeituhr. Ich saß am Springbrunnen, hielt meine nackten Füße ins Wasser wie Dutzend andere. Ich trug gebügelte Jeans aus DDR-Produktion und ein großkariertes Hemd. Versunken blätterte ich im Katalog zur Leistungsschau der Briefmarkensammler, die gerade unterm Fernsehturm stattfand. Ein Philatelist aus der Provinz. Zwei Männer setzten sich neben mich. Sie starrten Richtung Weltzeituhr. Aus ihren Brusttaschen drang das leise Schnarren der Funksprechgeräte. 20 Minuten später beobachtete ich den Abmarsch der rothaarigen Dame. Ich leckte mir den Finger und schlug eine neue Seite im Briefmarkenkatalog auf. Hallo. Sie? Ja, ich. Gehen wir ein Stück? Ja. Nach dem langen Sitzen am Alexanderplatz hatte mir der kleine Spaziergang zum Modeinstitut der DDR gut getan. Haben Sie was von Barbara gehört? Nicht viel. Und Sie? Überhaupt nicht. Jemand war in meiner Wohnung. Hat er was gefunden? Ich habe nichts zu verstecken. Erzählen Sie mir über Ihre Schwester. Was wollen Sie wissen? Alles. Wie lebt sie? Ist sie verheiratet? Hat sie Kinder? Keine Kinder und Männer nur zum Vergnügen. Barbara hat anstrengende Sachen nie zugelassen. Sie hat sich vor allem um ihre Karriere gekümmert. Stasi-Karriere. Sie war oft im Westen, wussten Sie das? Hat sie mir nie erzählt, aber ich habe es gemerkt an den Geschenken, die sie mitbrachte. Barbara ist der Meinung, mit den kleinen Schnüfflern hat das, was sie macht, überhaupt nichts zu tun. Was sie macht, ist irgendwie besser, wichtiger, was weiß ich. Warum schauen Sie mich so an? Sie sehen ihr sehr ähnlich. Ich weiß. Sie haben gesagt, Sie haben Barbara 10 Jahre nicht mehr gesehen? Ja, das stimmt. Und trotzdem schauen Sie mich so an. Wie schaue ich Sie denn an? Sehnsüchtig, würde ich sagen. Du bist irre. Vollkommen irre, Doberschütz. Ein Austausch, Ware gegen Ware. Du hast das aus irgendwelchen Filmen, James Bond oder so. Die hauen mir doch auf die Mütze. Du bist clever. Die haut niemand auf die Mütze. Nee, du schmierst mir Honig ums Maul, damit ich meinen Arsch riskiere. Und deine süße Barbara, woher weißt du überhaupt, dass sie in den Westen will? Die ist schließlich auch Stasi. Sie will überleben, vermute ich. Man müsste es öffentlich machen. Extrem öffentlich. Hm. Wenn überhaupt. Kudamm oder so. Bloß keine Nacht- und Nebelaktion. Da gibt's was auf die Mütze. Du bist clever, sag ich doch. Habe ich dir erzählt, dass mein Schwager Security-Unternehmer ist? Bewachungen aller Art. Heikle Transporte. Der nimmt nur Fallschirmjäger von der Bundeswehr. Ach, wer dir auf die Mütze geben will, kriegt selber was ab. Eine Frage hätte ich schon noch. Nur zu. Warum lassen wir diesen Koffer nicht den richtigen Leuten bei euch zukommen? Wem denn? Den Gorbatschow-Leuten. Die wollen ihre Haut retten, das ist alles. Oh, du glaubst nicht an das Gute im Menschen. Ich glaube nicht an die gute Stasi. Warum denn nicht? Lebenserfahrung. Lebenserfahrung. Vielleicht bist du einfach nur verbohrt? Die können so nicht weitermachen. Jetzt versuchen sie neue Tricks. Es gibt keine gute Stasi, Petruschka. Ich weiß es. Und wenn ich das Zeug doch veröffentliche? Du, das wäre die Story meines Lebens. Erzähl sie deinen Enkeln, wenn es die DDR mal nicht mehr gibt. In 1000 Jahren oder was? Es war nur eine vage Erinnerung. Aber sie war nicht falsch. In der Staatsbibliothek besorgte ich mir alte Westzeitschriften. Ich wollte wissen, wer mir bei diesem Verhör gegenüber gesessen hatte. Wer war der Mann, der meine Gefühle besser kannte als ich selbst? Die Erinnerung sagte, ich hatte ihn auf dem Titelbild einer bundesdeutschen Zeitschrift gesehen, vor etlichen Jahren. Da ist er. Der Spiegel vom 5. März 1979. Sie hatten ihn in Stockholm fotografiert, unscharf, aus einiger Entfernung. Er war geschäftlich im Westen unterwegs. Mr. X, der große Unbekannte, das Phantom. Der zweite Mann im Stasi-Universum, Erich Mielkes Stellvertreter. Und wie ich nun ahnte, sein erbitterter Gegner. Lieber Erich, Sonntag, 1. September, 12 Uhr, Café Kranzler am Kurfürstendamm. Der Tisch rechts neben dem Eingang. Der 1. September war noch einmal heiß. In der DDR gingen die Schulferien zu Ende. Halb Ost-Berlin verbrachte den Sonntag auf der Datsche. Die Straßen im Prenzlauer Berg waren wie ausgestorben. Rika Godoman hat in einem Zeitungsinterview zum 25. Jahrestag Hallo? Aus der Mauer seine Überzeugung ausgedrückt, dass diese auf keinen Fall noch 20 Jahre stehen werde. Gleichzeitig zeigte er Hallo? Dass im Falle einer Öffnung der... Sie? Sie sitzen einfach in meiner Küche? Verzeihen Sie mein Eindringen. So einfach ist es übrigens nicht, in Ihre Küche zu kommen. Sie haben sich an der Wohnungstür viel Mühe gegeben. Offensichtlich nicht genug. Wo sind Ihre Handlanger? Ich bin allein. Ohne Leibwache? Wie riskant. Ich vertraue auf die Macht der guten Argumente. Tue ich seit Jahrzehnten. Ich bin nie schlecht damit gefahren. Sie sind der erfolgreichste Spionagechef der Welt, heißt es. Wer will solche Dinge messen? Im Übrigen, die Israelis sind besser als wir. Das sage ich Ihnen im Vertrauen. Was wollen Sie? Nur den Koffer. Barbaras Koffer. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich überhaupt nicht weiß, was das für ein Koffer sein soll. Herr Doberschütz, dann erkläre ich es Ihnen. Das ist ein Koffer, mit dem in den letzten Jahrzehnten in der DDR Politik gemacht wurde. Eine sehr unangenehme Politik. Eine Politik, die weder Sie noch ich gutheißen. Was wissen Sie, welche Politik ich gutheiße? Gehen Sie davon aus, dass ich Ihre Akte kenne. Na prima. Aber wo der Koffer ist, das wissen Sie nicht. Nein, das weiß ich im Augenblick wirklich nicht, nachdem es der Genossin Fischer so bravourös gelungen ist, den Koffer für uns zu sichern. Bravourös? Hat sie ihn geklaut? Herr Doberschütz, wir bewegen uns doch nicht im Milieu der Kleinkriminalität. Dieser Koffer war besser geschützt als die Währungsreserven der DDR. Dazu braucht es höhere Fähigkeiten. Weibliche List. Ja, schon interessanter. Barbara Fischer war eine meiner fähigsten Mitarbeiterinnen. War? Lassen Sie uns retten, was zu retten ist. Sagen Sie mir, wo der Koffer ist, bitte. Warum sollte ich? Herr Doberschütz, ich sehe für unser Land zwei Möglichkeiten. Entweder einen Niedergang aus ökonomischen, politischen, moralischen Gründen, der jämmerlich sein wird und sehr bald zu erwarten ist, oder die Rettung in letzter Minute. Eine Erneuerung der DDR, eine Wiedergeburt echter sozialistischer Ideale. Glasnost, Perestroika. Tschistka. Wie bitte? Tschistka, Sie wissen, was das ist. In der Tat weiß ich, was das ist. Ich habe die Genossen sterben sehen, wie die fliegen. Ihnen geht es um nichts anderes. Eine Säuberung, damit die Macht in den richtigen Händen bleibt. Ich bin Humanist, Herr Doberschütz. Dann wissen Sie, was ich bin? Ich höre. Ich bin ein kleines Arschloch. Nur ein kleines Arschloch. Ihren Sozialismus, den retten Sie mal schön alleine. Ja, wenn Sie mir den Koffer geben, Doberschütz. Herr Doberschütz, ich versuche es hier in Guten mit ihm. Ich weiß, dass Sie auch ganz anders können. Gut. Dann sage ich Ihnen, was jetzt passieren wird. Stopp. Zuerst sage ich Ihnen, was gerade mit Ihrem Koffer passiert. Es wird noch 12. Wenn alles gut geht, wird Ihr Koffer gerade ausgetauscht. Im Westen. Gegen die Frau, die ich, wie Sie sagen, möglicherweise liebe. Möglich ist alles, Genosse General. Sie sind ein Idiot. Ich denke, da haben Sie recht. Sie sind so ein Idiot! Sie hören von mir. Da bin ich sicher. Der Koffer. Die Sünden hochverdienter Führungskader. Lügen, Korruption, Krankheit, Sucht, private Eskapaden, kleiner und großer Verrat. All das würde nun erneut im Dunkel eines Panzerschranks verschwinden. Behütet von einem Mann, an dessen krimineller Energie ich keinerlei Zweifel hatte. Dafür würde Barbara die Sache überleben. Vielleicht, wenn Petruschka keinen Fehler machte. Da vorne ist mein Schwager. Der Tisch in der Mitte. Sieht aus wie Schwarzeneggers großer Bruder. Ja, Bodybuilding. Handelbank in der Firma, zum Mittag gibt's Proteintabletten. Abschreckung ist alles. Sagt auch er. Hört ihr mich? Bitte mal ein Zeichen. Er hat ein Mikro unter der Jacke. Mhm. Und einer von seinen Leuten filmt von oben, da von der Galerie. Ja. Geht los, Jungs. Da. So, jetzt, sie kommt. Mit den beiden Kerlen da. Gnädige Frau, willkommen. Dankeschön. Tag, die Herren. Ich hoffe, Sie hatten keine Schwierigkeiten an der Grenze. Wo ist der Koffer? Nehmen Sie doch erstmal Platz. Kaffee? Wasser? Cognac? Hören Sie auf, den Gastgeber zu spielen. Und Sie, gnädige Frau? Eine Tasse Kaffee, bitte? Aber gerne. Deine Barbara wirkt völlig cool. Als hätte sie das schon ein paar Mal gemacht. Haben Sie den Koffer? Natürlich haben wir den Koffer, sonst wären wir ja nicht hier. Er hat das Ding die ganze Zeit zwischen seinen Füßen da. Da wäre also das gute Stück. Bitte sehr. So, Achtung, die Spannung steigt. Alles zu Ihrer Zufriedenheit, meine Herren. Moment. Ja, der Typ prüft jetzt, ob alles drin ist. In Ordnung. Sieht so aus. Dann würden wir Ihnen die Dame jetzt gern entführen. Wir sind ja hier ein paar kräftige Herren, auf alles vorbereitet, wenn ich das so sagen darf. Gnädige Frau, sind Sie einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Dann kommen Sie doch bitte. Ja, gerne. Und los geht's. Die Herren? Da schauen wir, sie schirmen sie ab. Krass, oder? So läuft das, du, wie im Agentenfilm. Ja, ja, das war's. Mensch, Mensch, Mensch, Doberschütz. So ein Risiko, alles wegen einer Frau. Gnädige Frau, sind Sie einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Dann kommen Sie doch bitte. Ja, gerne. Doberschütz. Sind Sie einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Jetzt komm hier. Dann kommen Sie doch. Komm, das reicht jetzt. Weißt du, wie man so ein Weib nennt? Wie denn? Femme fatale. Da stürzt du dich als Mann voll Freude ins Verderben. Und dein alter Kumpel muss dich wieder mal retten. Ja. Danke, Petruschka. Ja. Schon gut. Für mich war es echt lehrreich. Die wahre Geschichte unserer sozialistischen Supermänner. Ja. Feierte der Genosse, ohne sich Übersicht über das Schussfeld zu verschaffen. Der Jagdhelfer verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Petruschka. Hat ein Verhältnis begonnen mit einer Aufseherin im Frauengefängnis. Das Weib ist als eifrige Nationalsozialistin bekannt. Petruschka. Alkoholbedingte demenzielle Ausfälle, reduzierte Impulskontrolle, gestörtes Erinnerungsvermögen. Was ist das, Petruschka? Was soll es schon sein? Kopien sind es. Okay, wurde der Genosse beobachtet, wie in seinem Dienst-Kfz an dem S Intimitäten vornahm und diese auch bei sich duldete? Siehe Fotos 1 bis 4. Ich glaub das nicht. Jetzt guck nicht entsetzt, man sieht dem Zeug nicht an, ob es kopiert wurde. Nicht mal die Stasi kann sowas sehen. Du bist? Ja? Weißt du, was du bist? Ich höre. Du bist? Was denn? Ein Journalist. Ja, was weißt du doch? Oh Mann! Doberschütz, davon wird nichts veröffentlicht. Ehrenwort. Das ist für den Hausgebrauch. Also ich finde, eine kleine Belohnung habe ich mir schon verdient, oder? Wo willst du denn jetzt hin, Doberschütz? Bahnhof. Du verreist? Tanja kommt zurück. Ah, ja, deine Freundin. Ja, da gibt es sicher viel zu erzählen. Und ein Zyniker bist du auch. Ironie, das ist Ironie. Ach, aber das versteht ihr im Osten ja nicht. Du hast mir gar nicht geschrieben. Die ganzen 14 Tage nicht. Du hast nicht versucht, mich anzurufen. Entschuldige es. Es war stressig. Sag nicht, in der Bibliothek war es stressig. An der Garderobe. Nein, das sage ich nicht. War was anderes stressig? Hast du für jemanden gearbeitet? Mhm. Erzählst du es mir? Lass mal sehen, ob alles ruhig bleibt. War es gefährlich? Na, geht so. Du passt auf dich auf, ja? Klar, weißt du doch. Ich liebe dich. Ich dich auch. SED-Generalsekretär Genosse Erich Honecker. Wie heute bekannt wurde, ist der Chef der DDR-Ausgleichsoffizier Marcus Mischa-Wolf für Dienst von seinem Posten zu ist, ob der Rücktritt Wolfs mit Veränderungen im russischen KGB überrascht hat. Wolf galt allgemein als weltweit bester Geheimdienst. Dass Wolf Informationen auf die Nachfolge Erich Mielkes nachgesagt wurde, die schon im letzten Parteitag der SED ins Kanzleramt und was zu dessen Antritt für das Zentralkomitee nominiert wurde. Eine Ansichtskarte vom Starnberger See. Aha. Mein Lieber, erinnerst du dich, wie wir vor 10 Jahren die halbe Nacht lang John Lennon hörten? Du hattest zu viel getrunken und ich hatte nichts als meine Karriere im Kopf. Alles ist anders gekommen, als wir uns das damals dachten. Aber es gibt nichts zu bedauern. Starnberg ist eine schöne Stadt. Die Leute sind nett zu mir. Ich danke dir für alles, du Held. Deine alte Freundin. PS, es tut mir leid, dass ich bei unserer letzten Begegnung so müde war. Wir hätten bestimmt eine Menge Spaß miteinander gehabt. Das ist nur aufgeschoben. Bis zur nächsten Gelegenheit, okay? Doberschütz und der Krieg der Generäle von Tom Peukert. Die Rollen und ihre Darsteller: Frank Doberschütz, Felix Göser, Barbara Fischer, Bianca Nele Rosetz, Kat Fischer, Jördis Triebel, Petruschka, Laszlo Kisch, Lutz Viehweg, Thomas Arnold, Stasi-General, Olaf Burmeister, Stasi-Mann 1, Stefan Plepp, Stasi-Mann 2, Lorenz Christian Köhler, Schwager, Nick Romm, Tanja, Heike Warmuth, Mann auf der Straße, Alexander Hauf. Entschuldigung. Ja, was wollen Sie? Ich habe meinen Kollegen noch mal gefragt. Sie sind wirklich Detektiv. Sie haben dem total geholfen. Ja, Sie waren der mit der untreuen Ehefrau. Hm? Ja. Ich muss doch wissen, woran ich bin. Haben Sie mit Ihrer Frau mal gesprochen? Ich bilde mir das bloß ein, sagt sie. Sie hatte eben berufliche Termine. Und was machen Sie, wenn das die Wahrheit ist? Verdammt! Keine Ahnung. Sehen Sie? Seien Sie nett zu Ihrer Frau. Kümmern Sie sich um sie, dann brauchen Sie keinen Detektiv. So ein Quatsch. Detektiv in der DDR. Sowas gibt's doch überhaupt nicht. Das wäre doch gar nicht erlaubt. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Technische Realisation Andreas Meinetzberger. Komposition Jean Schimczak. Regieassistenz Dorothee Paul. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2016.